Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News wurde es am 19. Juni festgestellt, dass alle Opfer des Falls der Spionage eines koreanischen Unternehmers in Japan, der in der Zeit der faschistischen Reformdiktaturregierung Südkoreas erfunden worden war, unschuldig sind. Im März 1977 hatte der südkoreanische Zentralgeheimdienst den koreanischen Unternehmer Kang Ogyu als einen Spion bezeichnet, der sich als Vorstandsmitglied eines Investitionsunternehmens der Japan-Koreaner getarnt hatte und ihn in Haft genommen. Der Geheimdienst hatte auch andere 10 Südkoreaner mit ihm in Verbindung gebracht, sie der Zusammenarbeit mit ihm beschuldigt und sie in Arrest gesteckt. Dann erfand der Geheimdienst durch grausame Folterung jenes Anti-DVK-Theater. Unter Berufung auf diesen hinterlistigen Fall hatte das faschistische Gericht Südkoreas im Juni 1977 Kang Ulgyu zum Tode und die anderen Angeklagten bis zu 12 Jahre Gefängnis verurteilt.